Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 116. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute begegnen wir einem, vielleicht sogar dem Zentralgestirn in Friedells Gedankenkosmos. Hinreichend zentral jedenfalls, dass wir uns abermals eine ausgewiesene Expertenmeinung gönnen wollen. Sendungsgast ist Arno Böhler. Die Petarde. Kurz vor dem Zusammenbruch Nietzsches, dessen geistige Verwandtschaft mit Strindberg früh bemerkt worden ist, traten die beiden Denker auch in persönliche Berührung. Die noch heute wenig bekannte Korrespondenz vermittelt der Generalagent der europäischen Literatur, Georg Brandes. Ende 1888 schrieb Strindberg an Nietzsche: Geehrter Herr, ohne Zweifel haben Sie der Menschheit das tiefste Buch gegeben, das sie besitzt. Ich schließe alle Briefe an meine Freunde, lest Nietzsche. Das ist mein Karthago est die Länder. Jedenfalls wird ihre Größe von dem Augenblick an, da sie bekannt und verstanden werden, auch schon erniedrigt. Und der süße Pöbel fängt an, sie zu duzen wie einen der Seinen. Es ist besser, dass sie die vornehme Zurückgezogenheit bewahren und uns andere, 10.000 Höhere, eine geheime Pilgerfahrt nach ihrem Heiligtum machen lassen, um dort nach Herzenslust zu schöpfen. Lassen Sie uns die esoterische Lehre behüten, um sie rein und unverletzt zu erhalten. Ende des Zitats. Nietzsche schrieb an Peter Gast: Es war der erste Brief mit welthistorischem Akzent, der mich erreichte. Die letzten Nachrichten Nietzsches an Strindberg tragen bereits die Narben geistiger Umnachtung. Er teilt mit, er habe einen Fürstentag nach Rom zusammenbefohlen, um den jungen Kaiser füsilieren zu lassen, und unterzeichnet sich Nietzsche, Cäsar und der Gekreuzigte. Das Allersonderbarste aber ist, dass die Antwort Strindbergs ebenso wahnsinnig war. Sie beginnt mit den Worten: Carissime Doctor, telo telo maneinae, litteras tuas non sine perturbatione accepti et tibi gratias ago. Teuerster Doktor, ich will rasend sein. Ihren Brief habe ich nicht ohne Erschütterung empfangen und danke Ihnen dafür. Und ist signiert mit Strindberg, Deus Optimus Maximus. Man hat den Eindruck, dass der Dichter den dunklen Schrei des zerstörten Propheten wie einen befreundeten Gruß aus der Unterwelt empfand. Im Gange der neueren europäischen Kultur steht die Gestalt Nietzsches als der formidable Schatten eines herkulischen Petardeurs und Petroleurs. Er war ein Sprengmittel, ein wissenschaftliches, in dem sich elementare Naturkräfte mit siegreicher Technik zu rasanter Wirkung vereinigten. Der Tunnel öffnet sich, vom gigantischen Bohrwerk bezwungen, und neue Fernsichten, neue Verkehrswege liegen nun frei. Ein solcher Zerstörer war Nietzsche. Dies aber macht ihn zu einer der tragischsten Figuren der gesamten Weltliteratur. Er war ein tollkühner Avantgardeur, ein Vollbringer eines gewaltigen Vorstoßes in fremdes Gebiet, der vorausgeeilt ist, zu weit voraus. Seine Mission war die schwierigste und gefährlichste, die Aufklärung, und sein Schicksal das fast Unentrinnbare des Kundschafters: zu fallen, ohne den Sieg zu schauen. Nietzsche ist an seiner Philosophie zugrunde gegangen. Aber dies ist kein Einwand gegen sie, sondern im Gegenteil ihr höchster Beweis. Es ließe sich vielleicht auch so ausdrücken. Wenn Nietzsche gesagt hat, Schumann sei nur ein deutsches Ereignis gewesen, Beethoven aber ein europäisches, so könnte man von ihm selber sagen, er war ein tellurisches Ereignis. Nicht bloß sein Volk, nicht bloß den Erdteil, sondern die Erde selbst erschütternd und durch ein lang andauerndes Beben beunruhigend. Er lässt sich auch mit einem Ertrinkenden vergleichen. Er sucht Tiefen auf, die ihn verschlingen, und mit dem Bewusstsein, dass sie ihn verschlingen werden. Er ist eine Warnung, hier ist's tief. Aus jedem seiner Worte spricht die ergreifende Mahnung, folget mir nicht nach. Er hat sich zum Opfer dargebracht, als die ungeheuerste Sühnegabe im Moloch des europäischen Nihilismus und Positivismus. Mit Recht bezeichnete er eines seiner Hauptwerke als Vorspiel einer Philosophie. Gleichwohl, oder vielmehr gerade deshalb, kann man sein Œuvre aber auch ein Finale nennen. Nietzsches Nachfolge ist das traurigste Kapitel seiner Geschichte. Starke Wasser, sagte er selbst bereits in einer seiner frühesten Schriften, reißen viel Gestein und Gestrüpp mit sich fort. Starke Geister, viele dumme und verworrene Köpfe. Man hat seine Bücher als Gifte bezeichnet. Das sind sie auch in der Tat. Man muss daher einen großen Bruchteil der Menschheit von ihnen fernzuhalten suchen. Die Unmündigen und die Geisteskranken, die geschwächten Tonikumsucher und die überreizten Sensationslüsternen, die Selbstmörder und die Giftmischer. Und unschädlich werden sie sich nur erweisen für die ganz Feigen und die ganz Unbeteiligten, die Immunen und die Ärzte. Der Wanderer. Nietzsches Gesamtproduktion lässt sich zwanglos in drei Perioden gliedern. Die erste, 1869 bis 1876, steht im Zeichen der Antike, Wagners und Schopenhauers und umfasst die Geburt der Tragödie, die vier unzeitgemäßen Betrachtungen und einige bedeutende nachgelassene Schriften wie die Basler Antlitzrede über Homer, die Vorträge über die Zukunft unserer Bildungsanstalten und das Fragment Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. Die zweite, 1876 bis 1881, in mehreren großen Aphorismenbänden repräsentiert, ist ausgesprochen positivistisch und rationalistisch. Der erste Band von Menschliches allzu Menschliches, der sie eröffnet, war Voltaire, einem der größten Befreier des Geistes, gewidmet und trug als Motto einen Satz aus Cartesius. Zitat: Eine Zeit lang erwog ich die verschiedenen Beschäftigungen, denen sich die Menschen in diesem Leben überlassen, genug, dass für meinen Teil mir nichts besser erschien, als wenn ich streng bei meinem Vorhaben bliebe, das heißt, wenn ich die ganze Frist meines Lebens darauf verwendete, meine Vernunft auszubilden. Ende des Zitats. In der Neuausgabe vom Jahr 1886 waren charakteristischerweise sowohl Widmung wie Motto weggelassen. Der wichtigste Abschnitt ist die Umwertungszeit 1881 bis Ende 1888, die mit der fröhlichen Wissenschaft einsetzt und mit dem schwindelerregend furchtbaren Jahr 1888 schließt, in dem die Götzendämmerung, der Fall Wagner, Ecce Homo, die Dionysos-Dithyramben entstanden und von dem unvollendeten Monumentalwerk Der Wille zur Macht das erste Buch ausgearbeitet, der Rest eingehend skizziert wurde. Im Mittelpunkt dieser Periode steht zeitlich und inhaltlich der Zarathustra. Es ist höchst merkwürdig, dass das letzte Manuskript, an dem Kant arbeitete, ebenso betitelt war. Es heißt Zitat, Zoroaster oder die Philosophie im Ganzen ihres Inbegriffs unter dem Prinzip zusammengefasst. Kant soll geäußert haben, dieses Werk werde sein wichtigstes sein. Dasselbe fand bekanntlich auch Nietzsche vom Zarathustra. Die Ähnlichkeit erstreckt sich auch darauf, dass beide unvollendet geblieben sind, denn der nietzschische Zarathustra ist ebenfalls ein Torso, und zwar nicht bloß in dem äußerlichen Sinn, dass er keinen Abschluss hat, sondern der ganzen Konzeption nach. Man braucht ihn bloß neben die beiden einzigen Werke der Weltliteratur zu halten, die mit ihm verglichen werden können, den Faust und die Göttliche Komödie, um dies sogleich zu erkennen. Nietzsche schrieb 1883 an Gast: Unter welche Rubrik gehört eigentlich dieser Zarathustra? Ich glaube beinahe unter die Symphonien. Aber es genügt, an Beethoven zu denken, um einzusehen, dass diese Symphonie nicht durchinstrumentiert worden ist. Es wurde im ersten Buche darauf hingewiesen, dass Luther in seiner Biografie Haeckels biogenetisches Grundgesetz verkörpert habe, indem er den ganzen Entwicklungsgang des Mittelalters in seinem eigenen Lebenslauf rekapitulierte. Dasselbe gilt von Nietzsche in Hinblick auf die Neuzeit. Er nimmt, als Spross seines pastoralen Milieus, seinen Ausgang vom deutschen Protestantismus. Er empfängt seine Jugendbildung auf dem Gymnasium Schulpforter, dem Sitz der edelsten humanistischen Traditionen. Er studiert in Bonn und Leipzig unter berühmten Lehrern Theologie und alte Philologie und lehrt in Basel, der Stadt des Erasmus, als jüngster Kollege Jakob Burckhardts. Der Oberlauf seines Lebensstromes fließt durch die Geisteswelt der Reformation, der Aufklärung, des Pietismus und des Klassizismus. Darauf folgt eine ausgesprochen romantische Epoche und dieser eine ausgesprochen naturwissenschaftliche. Schließlich eine agnostizistische und ganz zuletzt deutet sich eine mystische an. Kurz, er hat alle Phasen der Neuzeit von Wittenberg bis zum Weltkrieg durchlaufen. Er war Lutheraner, Cartesianer, Wagnerianer, Comtist, Darwinist, Pragmatist, vorübergehend sogar Nietzscheaner. Auf seine Stellung in der Geschichte der Philosophie geprüft, müsste er zweifellos als Schopenhauerianer angesprochen werden. Sein System lässt sich auf die Formel bringen, die Welt als Wille zur Macht. Vor der Erinnerung der Nachwelt wird er wohl immer in seiner letzten und stärksten Metamorphose stehen bleiben, der düsteren und magisch umglänzten Gestalt des einsamen Wanderers, der durch die blaue Eiswelt der Berghöhen irrt, bisweilen zu Tal steigend, aber auch im Gewühl der bunten Städte immer allein und fremd. Prophetenworte formend, die ihm aus einem unterirdischen Brunnen zuströmen, schließlich sogar sich selber fremd, in fassungslosem Staunen erschauernd vor dem überreichen Wunder seines Schaffens und eines Tages aus dem eigenen Schatzhause auswandern. Wohin? Die ganze Borniertheit des Zeitalters hat sich in der Ahnungslosigkeit bekundet, mit der es vor dem Phänomen dieser Katastrophe stand. Es wollte sie allen Ernstes medizinisch erklären. Im Rückblick offenbart sich deutlich, dass dieser Ausgang in diesem Leben vorgeprägt war, dessen Tempo stets das Prestissimo war und in den letzten Jahren ins Furioso übersprang. Wir erkennen dies freilich erst hinterher, was eine sehr billige Weisheit ist, den gelehrten Ignoranten trotzdem aber immer noch zu riskant. Nietzsche aber hat es vorausgesehen. Bereits 1881 schrieb er an Gast: Ich gehöre zu den Maschinen, welche zerspringen können. In der Tat ist eine Produktivität, wie sie das Jahr 1888 aufwies, einer Steigerung, ja auch nur einer Fortsetzung nicht mehr fähig. Das Manometer, wir sagten es schon einmal, stand auf 100. Aber dies gilt nicht bloß in dem mehr äußerlichen, extensiven Sinne. Es waren auch innere Gegenkräfte im Spiel. Die Entwicklung Nietzsches war offenbar bei einer Krise angelangt, die Kurbel völlig herumzudrehen und nach einer so unermesslich reichen Lebensarbeit gewissermaßen einen neuen geistigen Äon zu beginnen, war eine Aufgabe, die die Kraft auch des stärksten irdischen Geistes überstieg. Nietzsches Psychologie. Die geheimnisvolle Verrechnung, die zwischen dem Genius und der Welt vor sich geht, ist bei Nietzsche, im Gegensatz zu Wagner, noch nicht zu einem vorläufigen Abschluss gelangt. Klar umrissen ist bis jetzt erst seine artistische Bedeutung, die zu der Wagners insofern ein Pendant bildet, als er für die deutsche Prosa eine ähnliche Rolle gespielt hat wie dieser für die Sprache der Musik. Jeder nach Nietzsche geborene Schriftsteller, und dies bezieht sich sogar fast auch auf das Ausland, steht ganz unentrinnbar unter dessen Einfluss, wofern es überhaupt auf diesen Titel Anspruch erheben will. Thomas Mann, selber einer der begnadetsten Erben und reifsten Schüler dieser Prosa, hat dies in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen eindringlich bekannt. Seit diese noch weit über Lessing hinaus schießende Feder- und Stoßkraft der Satzbildungsstrategie, dieser betäubende und befeuernde Rhythmus eines in solcher Ariosität deutsch noch niemals vorgenommenen Tonfalles, diese verschwenderisch reiche und doch niemals lastende Fülle von schwebenden, opalisierenden, hintergründigen Wortgeburten, diese Reinheit und Buntheit einer mit tausend Pinseln haarscharf schattierenden Ausdruckskunst erklang, besitzt die deutsche Sprache ein neues Tempo, ja mehrere neue Tempi und zahllose neue Valeurs. Wie sich das Meer am Schiffskiel unaufhörlich anders koloriert, bald orange oder fleischrosa, bald purpurrot oder glasblau und dann wieder milchweiß, giftgrün, schwefelgelb oder lackschwarz, so wechselt diese Prosa ruhelos unheimlich ihre Farbe. Aber stets glaubt man, sie können in diesem Augenblick, dieser Situation, diesem Konnex unmöglich anders getönt sein. Da Stil an sich schon Psychologie ist, so erflossen ganz von selber aus Nietzsches Sprachmeisterschaft seine völlig neuen psychologischen Methoden, die ungeheure Fortschritte bedeuteten, ganz unabhängig von ihren mehr zufälligen und oft forcierten Resultaten. Er sagt selber einmal: Im Ganzen sind die wissenschaftlichen Methoden mindestens ein ebenso wichtiges Ergebnis der Forschung als irgendein sonstiges Resultat. Man weiß in der Philosophie erst seit Nietzsche, was komplexe Psychologie ist. Er hat das Stereoskop Flauberts, das Mikroskop der Goncourts, das Tiefseelot Dostojewskis auf das Gebiet des reinen Denkens angewendet, wo sie noch viel schwieriger zu handhaben sind als im Roman. Bisher hatte man eine solche Abgründlichkeit der Menschenkenntnis und eine solche Spannweite der Weltschau nur an religiösen Genien erblickt. Und wenn man nach Nietzsches Verwandtschaft fragt, so darf man sie nicht, indem man sich höchst äußerlich am Inhalt orientiert, im Bezirk der Freigeisterei etwa eines Stirner suchen, sondern im Familienkreis eines Augustinus oder Pascal. Sein Positivismus war nichts als das Zeitkostüm, dem sich bekanntlich niemand entziehen kann und außerdem ein Reaktionsphänomen, der Versuch einer Selbstheilung von der Romantik. Er spielte in der Ökonomie seines Lebens dieselbe Rolle wie der Klassizismus bei Goethe. Alle Philosophie ist notwendig Krankheit, insofern sie überhaupt nur einem Dekadenztypus möglich ist. Alle hohen Gedankenschöpfungen, der Buddhismus, der Taoismus, der Platonismus, die Gnosis, von den neueren Systemen gar nicht zu reden, haben eine späte Welt zur Voraussetzung. Nietzsche war der einzige Dekadent seines Zeitalters, der diesen Zusammenhang mit voller Klarheit durchschaute und aus diesem Gegensatz heraus seine Philosophie entwickelte, was diese aber bloß zu einem anderen Symptom der Dekadenz macht. Sein Voluntarismus, den er dem Nihilismus entgegensetzte, ist dasselbe Krankheitsphänomen, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Die Hyperbolie, die eine bloße Variante der Abolie bildet. Es scheint aber, dass er selbst dies gewusst hat, und es scheint sogar, dass sich in ihm bereits unterirdisch eine mystische Lösung des Konflikts vorbereitete, zumal einige nachgelassene Entwürfe zu den unausgeführten Teilen des Zarathustra und dem vierten Buch des Willens zur Macht weisen darauf hin. Nietzsches Christentum. Nietzsche fühlte sich mit vollem Recht als der Gegenspieler seines Zeitalters. Man könnte ihn in dieser Hinsicht mit Savonarola vergleichen, an den er vor allem durch die fanatische Unbedingtheit seines Wahrheitswillens und die grausame Askese der Selbstzerfleischung erinnert, aber ebenso sehr war er auch der stärkste Ausdruck jener Gründerzeit. In seiner Vergötterung des Lebens und seinem anthropozentrischen Sophismus. Die Sophistik, deren Weltbild in dem Satz beschlossen ist, der Mensch ist das Maß aller Dinge, ist nämlich keine griechische Spezialität, sondern die unausweichliche Philosophie aller geistreichen Niedergangszeiten. Es gibt auch eine indische und eine arabische Sophistik. Die Spätscholastik, mit der wir uns im ersten Buche beschäftigt haben, trägt deutliche sophistische Züge. Die gesamte Philosophie des Rokokos war sophistisch orientiert. Nietzsches Lebensphilosophie, unnietzschisch flach, eine schale Tautologie. Das Leben will das Leben, zu der es wahrhaftig keines dämonischen Alleszermalmers bedurft hätte, lässt sich nur begreifen aus der Konterimitation des Theologen in ihm. Und dies führt uns zu dem wahren Kern seiner Wesenheit. Es kann, wie wir bereits angedeutet haben, gar keinem Zweifel unterlegen, dass er in die Geschichte des Christentums gehört. Als eine Art gewendeter Christ, als Antichrist, malgré lui, und zugleich als Christ, malgré lui, als die letzte und seinerzeit einzig mögliche Form des Christen. Sein Antichristentum ist nichts als eine Metamorphose des Christentums, eine allotrope Modifikation, wie die Mineralogen sich auszudrücken pflegen. Es verhält sich zu diesem wie die düster glühende Kohle zum Diamanten. Äußerlich unverwechselbar verschieden, in Wirklichkeit von ganz demselben Stoff. Sein Vater, seine beiden Großväter und ein Urgroßvater waren Pastoren. Die Karten, die er nach seinem Zusammenbruch nach allen Windrichtungen aussandte, führen zumeist die Unterschrift »Der gekreuzigte seltener Dionysos«. Dies war überhaupt das Grundproblem seines Lebens gewesen, Dionysos oder der Gekreuzigte. Hierin ein Neuheidentum zu erblicken, wie dies platte und vorlaute Nietzsche-Pfaffen jahrzehntelang verkündet haben, war ein abgrundtiefes Missverständnis und nur in Deutschland möglich, das zu allen Zeiten die größten Philosophen und die dümmsten Philosophen Schulen besessen hat. Die Alternative zwischen Kreuz und Hellas überhaupt nur zu stellen, war völlig unheidnisch. Denn der echte Heide ist kein Antichrist, er erblickt Christus überhaupt nicht. Deshalb ist das Judentum unter allen europäischen Bekenntnissen das einzige legitim heidnische, was sehr natürlich ist, denn es ist die einzige antike Religion. Von den anderen außerchristlichen Sekten, wie den Monisten, den Sozialisten, den Freimaurern, den Illuminaten, gilt dies nicht. Sie alle haben eine unterirdische Beziehung zum Christentum. Dass aber gerade in der Umnachtung, die man ebenso gut als den Einbruch der höchsten Erleuchtung ansehen kann, freilich nicht mehr auf einer rein empirischen Ebene, die Gestalt des Erlösers bis zur Identität die Seele Nietzsches zu erfüllen begann, zeigt, dass auch am Lebensende dieses größten Apostaten die Worte stehen: Du hast gesiegt, Galiläa. Auch diese Zusammenhänge hat Nietzsche selber erkannt. Im Ecce Homo heißt es: Ich habe eine schreckliche Angst davor, dass man mich eines Tages heilig spricht. Ich will kein Heiliger sein, lieber noch ein Hanswurst. Vielleicht bin ich ein Hanswurst. Hier empfindet er sich deutlich als die erhabene Trinität aus dem Narren, dem Ketzer und dem Heiligen, die das Wesen aller religiösen Genies bildet. Sie erscheint bereits in der Gestalt des Sokrates verkörpert, der als ein Narr gelebt hat, als Ketzer verurteilt wurde und wie ein Heiliger gestorben ist. Seiner äußeren Form nach unterscheidet sich Nietzsches Erdenwallen in nichts von einer Heiligenlegende. Vom niederen Volke verehrt, von seinen Freunden missbraucht oder missverstanden, in der Bedürfnislosigkeit und Weltflucht eines Eremiten dahinlebend, niemals ein Weib berührend, von steten körperlichen Leiden und seelischen Anfechtungen geplagt, Tag und Nacht mit seinem Gott ringend, unermüdlich das Heil seiner Brüder suchend, geht er den Weg des Martyriums bis zur Selbstvernichtung. Niemand bemerkte den Heiligenschein über seinem Haupt, aber auch das gehört zum echten Heiligen. Der Weltgeist liebt es, sich in den sonderbarsten Verkleidungen zu offenbaren. Einmal in einem Bettler wie dem heiligen Franziskus, einmal in einem Prinzen wie Buddha, in einem Bauernmädchen wie Jeanne d'Arc, einem Schuster wie Jakob Böhme, einem Komödianten wie Shakespeare. Warum nicht auch einmal in einem sanften deutschen Professor? Nietzsche sagt in der Morgenröte: Diese ernsten, tüchtigen, rechtlichen, tief empfindenden Menschen, welche jetzt noch von Herzen Christen sind, sie sind es sich schuldig, einmal auf längere Zeit versuchsweise ohne Christentum zu leben. Sie sind es ihrem Glauben schuldig. Ende des Zitats. Seine Abkehr von der Religion war nur eine der Formen seiner Askese. Er verbot sie sich wie die Romantik, wie Wagner, wie Schopenhauer, wie alle seine Heiligtümer. Und in der Tat war dieses Ausbiegen vor dem Glauben unbedingt nötig zum neuen Glauben, einer der unerlässlichen Umwege in der menschlichen Heilsgeschichte. Das Christentum war zu billig geworden, wie am Ende des Mittelalters der Papismus. Hier liegt der wahre Sinn des Nietzschischen Bildersturms, ja vielleicht der Sinn des ganzen Intermezzos der Neuzeit. Der letzte Kirchenvater. Paul de Lagarde, einer der wenigen Christen, die im 19. Jahrhundert gelebt haben, sagt in seinen deutschen Schriften: Im Evangelium liebt man die Menschen, weil man in tiefster Bescheidenheit mehr ist als sie. Im Liberalismus, weil man denselben geringen Wert hat wie sie. Im Evangelium stammt die Menschenliebe von oben, aus der Freude und der Demut. Im Liberalismus von unten, aus der Furcht und dem Schuldbewusstsein. Jesus heißt uns, unsere Feinde lieben, um Kinder unseres himmlischen Vaters zu sein, der seine Sonne über Gute und Böse aufgehen lasse. Es kommt ihm mithin nicht auf die Menschenliebe an sich, sondern auf das Streben nach Gottähnlichkeit, nach Vollkommenheit an. Ende des Zitats. Aus diesen und ähnlichen Aussprüchen Lagardes, die vor Nietzsche niedergeschrieben wurden, der seinerseits von Lagarde nicht beeinflusst worden ist, erkennt man, dass der Übermensch im Grunde eine christliche Konzeption ist, wie der Immoralismus eine Steigerung der vulgären Ethik. Wenn man das Temperament hat, sagt Nietzsche im Nachlass, so wählt man instinktiv die gefährlichen Dinge, zum Beispiel die Abenteuer der Immoralität, wenn man tugendhaft ist. Der Immoralismus ist nichts als Hypertrophie der Tugend. Selbstverständlich kann nur ein Mensch der höchsten und tiefsten, stärksten und zartesten Sittlichkeit die Moral überwinden. Der Immoralismus rechnet mit Menschen, die durch die ganze Schule und Entwicklung der Moral bereits hindurchgegangen sind, aber nicht mit Menschen, die noch nicht einmal moralisch sind, das heißt mit Nietzscheanern. Kurz, Nietzsche war die letzte große Glaubensstimme des Westens, wie Dostojewski die letzte aus dem Osten war. Und wenn wir diesen als den letzten großen Byzantiner und Luther als den letzten großen Mönch bezeichnet haben, so könnte man Nietzsche den letzten Kirchenvater nennen. Und zugleich ist er eine der ausgeprägtesten Nationalgestalten, die das Schrifttum seines Vaterlandes hervorgebracht hat. Er selbst glaubte bekanntlich, das deutsche Volk zu hassen, indem er es mit dem deutschen Publikum verwechselte. Die drei Potenzen, die er mit Vorliebe gegen das Deutschtum ausspielte, waren das Renaissance-Italienische, die Antike und das Französische. Aber seine eigene Vitalität ist eine ganz andere als die des Cinquecento. Seine Diesseitigkeit weit verschieden von den hellenischen, sein Kunstwille nichts weniger als die La Pour-la-Confession der Franzosen. Er ist die stärkste und feinste Spitze des idealistischen, sentimentalistischen deutschen Ethos. Ähnlich wie Goethe, der auch glaubte, Realist, Artist und Klassiker zu sein und zeitlebens ein großer deutscher Sucher geblieben ist. An die Wiege der Völker Europas schenkte Gott dem Engländer das Talent zum Erfolg, dem Franzosen die Gabe der Form, dem Deutschen aber die Sehnsucht. Einer ihrer vorbildlichsten Meister war Friedrich Nietzsche, der ebenbürtige Geistesbruder Rembrandts und Beethovens. Aber in seinen letzten Schriften verwirrte sich dieser edle und kräftige Geist. Er wurde, so kann man wenigstens allenthalben vernehmen, vom Größenwahn erfasst. Er hielt sich nämlich für Friedrich Nietzsche. Lieber Arno Böhler, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell und seinen Texten persönlich einen Bezug? Na, eigentlich hatte ich keinen Bezug zu ihm, bis du mich angerufen hast und dann den Vorschlag gemacht hast, dass wir hier eine Stelle, die in Beziehung zu Nietzsche steht, lesen und diskutieren sollen. Und ich habe dann von dir ja auch diesen Text bekommen und war dann eigentlich sehr erfreut und überrascht über den Text, der meiner Meinung nach ein sehr lebendiges Bild von Nietzsche gibt und ein sehr gutes Bild von Nietzsche liefert, wenngleich er auch in der heutigen Nietzsche-Forschung sicher nicht anerkannt würde und angenommen würde. Aber vielleicht ist das gerade etwas, was der akademischen Forschung derzeit auch abgeht, dass sie solche lebendige Schilderungen von Philosophen als wesentlichen Teil des Philosophierens selber auch würdigt und als Leistung anerkennt. Und in diesem Sinne, finde ich, ist der Text für mich sehr spannend gewesen, weil er ein sehr treffendes und sensibles Bild von Nietzsche liefert, das gleichzeitig auch mit vielen Klischees, die es über Nietzsche gibt, sehr subtil und eigentlich komplex umgeht. Das hat mich an dem Text wirklich überrascht und ich habe mir schon vorgenommen, dass ich ihn einigen Freunden weiterschicken werde. Sie sollen sich mal diese Art von Nietzsche-Interpretation anhören, weil wir halt im akademischen Raum, ich bin eben an der Universität auch und lehre da, sehr viel andere Schreibweisen gewöhnt sind, gerade auch über solche Denker wie Nietzsche, was ich aber gefährlich finde. In welcher Weise würde der Text nicht genügen? Er ist nicht wissenschaftlich genug abgefasst. Das heißt, er sichert sich nicht durch mit Quellenhinweisen versehene Zitate ab. Genau, das ist natürlich was auffällig Äußerliches von der Form her. Ich dürfte ihn nicht als Seminararbeit nicht mal annehmen bei uns am Philosophischen Institut, weil er den Kriterien wissenschaftlichen Schreibens nicht genügt. Fußnoten, Quellenausweise und so weiter und so fort. Was ja eine Erfindung ist, die im 19. Jahrhundert zum Beispiel von den großen Philosophen noch überhaupt nicht gepflegt wurde. Also auch ein so wissenschaftlich schreibender Philosoph wie Hegel hat natürlich zitiert, ohne Quellennachweise zu geben. Und in der französischen Gegenwartsphilosophie ist es immer noch gang und gäbe, sich über diese formalen Regeln immer wieder auch hinwegzusetzen, zumindest wenn man berühmt genug geworden ist, um sich das erlauben zu können. Also das gibt es schon. Was ich aber vor allem damit meinte, war, dass ich eine Gefahr darin sehe, dass Denker wie Nietzsche oder Denker wie Marx nur noch im Universum der theoretischen Vernunft gesehen und lokalisiert werden. Also wenn ich Kant hernehme, es gibt eben bei Kant so etwas wie ein Sprachuniversum der theoretischen Vernunft, aber es gibt sogar bei dem bürgerlichen Kant daneben einen Raum wie den der praktischen Vernunft, in dem einfach andere Regeln gelten und der aber als Teil auch der gesellschaftlichen Realität extrem wichtig ist, in die Philosophie hereinzunehmen. Und ich finde es eine Schwächung der Philosophie, wenn gerade so performative Philosophen wie Marx oder wie Nietzsche einfach nur noch theoretisch professorial gelesen werden, als hätten sie nur eine akademische Theorie geliefert. Ich glaube, das Besondere an Nietzsche ist eben gerade das Performative, wie er schreibt. Er hat Stile kreiert und man kann nicht Nietzsche gerecht werden, wenn man nicht die Frage sich stellt, wie das Verhältnis von dem, was er sagt und dem, wie er darüber spricht, Teil seiner Philosophie ist. Und daher glaube ich, muss man immer wieder auch sich erlauben, selbst im akademischen Raum experimentelle Texte zu liefern, in denen eben nicht nur theoretisch über Inhalte, sondern eher in einem artistisch-performativen Sinne auch mit Formen des Schreibens innerhalb der Philosophie gearbeitet und experimentiert wird. Etwas, wozu ich zum Beispiel meine Studenten immer sehr animiere, dass sie auch versuchen, Schreibstile zu entwickeln. Und da geht natürlich vieles dann schief, aber man muss sich das durchüben, experimentelles Üben erwerben. Wie weit hängt das aus deiner Sicht zusammen? Also Friedell sieht ja eindeutig Nietzsche nicht nur als großen Philosophen, sondern auch als großen Dichter. Er schreibt dann an einer Stelle, also es wird nach Nietzsche, kann es gar keinen Dichter geben, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern teilweise auch im Ausland, wie er formuliert, der sich nicht mehr an Nietzsche orientieren und messen wird müssen. Ja, er sagt das meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen genauer, nämlich, also du hast völlig recht, er sagt auf der einen Seite, dass es gibt kein Vor-Nietzsche, sondern nur noch ein Nach-Nietzsche in der Kunst. Ja? Das heißt, ganz wurscht, ob ich male, ob ich Filme mache, er möchte sagen, dieses monumentale Werk, das steht in unserer Kultur und jeder, ob affirmativ oder kritisch, ist mehr oder weniger gezwungen, sich stilistisch mit Nietzsche auseinanderzusetzen. Und in dem Sinne ist die Kunst nach Nietzsche nicht mehr die Kunst vor Nietzsche. Das Spannende, und ich finde auch hier ist er sehr subtil und genau in seiner metaphorischen Schreibweise und essayistischen Schreibweise auf seine Art, indem er sagt, das Besondere ist eben, dass Nietzsche kein Dichter ist. Nietzsche ist kein Dichter, sondern Nietzsche ist ein Denker, der die Form des Dichtens für sein Denken verwendet. Also er sagt explizit, es ist vielleicht sogar noch leichter, poetische Formen wie Dostojewski in literarischen Romanen zu exponieren. Aber die unglaubliche Leistung von Friedrich Nietzsche war die, und daher ist er meiner Meinung nach immer noch sehr zukünftig, zu fragen, wie kann das Denken selbst eine Form der Poesie werden? Also nicht, wie wird der Denker zum Dichter oder wie ahmt der Denker den Dichter nach, sondern wie kann das Denken in sich eine Form des Tanzens werden, wie er auch immer wieder sagt. Also das, da hat sich eine Verschiebung bei Nietzsche ereignet im frühen Werk, in dem er, wie auch Friedel sagt, eng in Auseinandersetzung mit Wagner war die Musik daher im Vordergrund seiner ästhetischen Besinnung. Je länger das Werk von Nietzsche dauert, umso mehr drängt sich eigentlich eine andere Kunstform in den Vordergrund, und das ist die des Tanzes. Also wenn wir den Zarathustra hernehmen, dann wird plötzlich in der Ablöse von Wagner der Musiker ersetzt von der Figur des Tänzers. Tänzer, der Zarathustra ist der, der sich durch einen besonderen Gang auszeichnet, durch die Art und Weise, wie er geht, aber auch im Sinne der Gedankengänge, die man geht. Das heißt, es ist das Denken in seinem Vollzug, in seinem Wandern, in seinem Gehen, in sich schon eine leibliche Praxis, die eigentlich, wie wir heute sagen würden, eine physiologische Praxis, in der unser Leib auch in Bewegung und ins Tanzen gebracht wird. Und das ist, glaube ich, was Nietzsche zumindest anstrebt und was ihm, glaube ich, als einzigen Philosophen, den ich kenne, auch wirklich über viele Teile gelungen ist, dass für ihn das Denken selbst eine Form von Poesie, dass für ihn das Denken selbst eine Form von Musik, dass für ihn das Denken letztlich in seinen Gedankengängen selbst eine Form von Tanz geworden ist. Und ich glaube, das ist eben, wie Nietzsche ein Gesamtkunstwerk interpretieren würde. Das heißt nicht, dass das Denken beginnt, die Musik oder den Tanz zu interpretieren, als wäre das Denken eine statisch-logische Geschichte, die nach irgendwelchen Schematismen, Leitern der Logiken abzulaufen hätte, sondern das Besondere am Denken ist, dass es eben in sich selbst eine Form der Kunst werden kann. Das, glaube ich, ist eine der großen Messages, die Nietzsche abgeschickt hat in seinem Werk und wo nach Nietzsche ja sehr viele Künstler, sehr viele Philosophen, sehr viele Denker sich versucht haben, so etwas zu realisieren. Und das zeigt gerade die Größe von Nietzsche, dass ich keinen lebendigen Philosophen kennen würde, der dieser Sprachmacht fähig wäre. Also der in seinem Denken das Denken selbst zu einer Form von Poesie machen kann. Du hast vorher kurz von Klischees in der Nietzsche-Rezeption gesprochen, mit denen Friedel aufgeräumt hat. Eins der ganz zentralen Klischees, die wir jetzt bekommen haben, hat sich erst nach Friedels Lebzeiten entwickelt, nämlich der Missbrauch durch den Nationalsozialismus, wo Nietzsches Schwester und sein Schwager Förster eine sehr große Rolle gespielt haben. Wie konnte es dazu kommen? Ja, wie es dazu kommen konnte, das hat Nietzsche selber schon geahnt. Es war ja zu, Nietzsche war ja in einem engen Kontakt, zum Teil auch in einem sehr seltsamen Abhängigkeitsverhältnis auch zu seiner Mutter und zu seiner Schwester. Aber er war sehr scharf, wenn es darum gegangen ist, dass sie sich mit einem Nazi zusammengetan hat und ihn sogar geheiratet hat. Nietzsche hat ihr Brief, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, also was für Akademiker immer ganz problematisch ist, weil dann werden sie gleich, sie haben ja hier da falsch zitiert, aber ich wage es trotzdem gegen meine Profession. Nietzsche hat Briefe geschrieben an seine Schwester, dass er gesehen hat, dass Teile seines Zarathustras in Schundzeitschriften, nationalsozialistischen Schundzeitschriften erschienen sind und dass damit sein eigenes Werk in Zeitschriften von Menschen erscheint, die er selbst, und das ist vielleicht der häufigst gebrauchteste Terminus, als seine Antipoden bezeichnet hat. Und diese zwei Tatsachen, dass sie einen deutschnationalen geheiratet hat und seine Werke dadurch in diese Zeitschriften auch unter anderem dadurch hineingekommen ist, führt für ihn so weit, dass er sagt, obwohl er in einer sehr engen Beziehung zu seiner Schwester stand, dass er sich genötigt gefühlt hat, mit ihr zu brechen. Also es gibt mehrere Briefe, wo er sagt, er kann das nicht mehr akzeptieren, weil schon zu seinen Lebzeiten und nicht erst nach seinem Tod seine Werke in die Fahrwasser seiner Antipoden, nämlich einer rassistischen Ideologie und vor allem eines Deutschtümels, hineingekommen ist und dann all diese vielen Passagen übersprungen wurden, in denen Nietzsche als der erste Deutsche war, der sich als Antideutscher gesehen hat. Also im Unterschied zu seinen Kollegen Fichte, die Weltgenese am deutschen Wese, war Nietzsche der deutsche Philosoph seiner Zeit, der sich permanent bis zu seinen letzten Werken in Ecce Homo radikal, und das ist ja auch, was Friedel sagt, radikal gegen die Deutschen anspricht. Also Nietzsche müssten wir in der heutigen politischen Lage einen Antideutschen nennen. Und es ist einfach absurd für jemand, der sich mit Nietzsche auseinandergesetzt hat, dass eigentlich jemand, dessen Werk nahezu im Fahrwasser unserer heutigen Antideutschen wäre, zu einem Nationalsozialist hochstilisiert wird. Es hat dafür die Franzosen gebraucht, nach dem Zweiten Weltkrieg, eben Leute wie Foucault, wie Derrida, wie Deleuze, die mit diesem fatalen Umgang und dieser fatalen nationalsozialistischen Lesart von Nietzsche gebrochen haben. Und noch heute ist es so, ich hatte letzte Woche eine Vorlesung, in der ich auch auf Nietzsche mich bezogen habe, in der sofort von den Studenten die Frage kam, aber das ist doch ein Nationalsozialist. Also es ist so, dass Nietzsche heute noch von der großen Breite der Massen, natürlich nicht innerhalb der Nietzsche-Forschung, ich glaube, da wurde mit diesem Vorurteil in sehr, sehr vielen Publikationen aufgeräumt, aber im allgemeinen kulturellen, öffentlichen Wahrnehmen, das erfahre ich permanent an der Universität. Sobald ich den Namen nenne, ist mit Sicherheit eine Frage, wo ich mich verteidigen muss, warum ich überhaupt über Nietzsche lehre. Und ich glaube, das Schöne ist, und er war ja Friedel mitten in der Zeit, in der Zweite Weltkrieg und eine seltsame Art von Nietzsche-Lektüre schon öffentlich, kulturell. Also es war absehbar, es ist genau gekommen. 38 ist Friedel kurz nach dem Anschluss. Genau. Und darum finde ich das ja so toll, dass er trotz dieses Öffentlichkeitskults, den es zu seiner Zeit von Nietzsche schon gegeben hat, ein offensichtlich sehr subtiles und meiner Meinung nach in den großen Zügen sehr treffendes Nietzsche-Bild zeichnet. Dass eben Nietzsche gerade nicht in diesen zu seiner Zeit öffentlich propagierten Vorurteilen verortet. Naja, es gibt ja sicherlich nach wie vor im Umlauf teilweise die gesäuberten Ausgaben eben von Förster, die nietzscheschen Werkausgaben. Einer der Hauptpunkte oder der Hauptpunkt, auf den sich die Nationalsozialisten bezogen haben, ist natürlich das Konzept des Übermenschen, wo sie den nicht zulässigen Kurzschluss getätigt haben, dass sie gesagt haben, ja, wir sind die Übermenschen. Ja, auch hier wieder würde ich ein Kompliment auf den Friedel-Text sagen. Nicht das erste Mal. Der erste Hinweis, er verwendet ja einmal das Wort Übermensch und er bezieht das, dass das eine christliche Figur ist. Und ich finde auch hier ist das sehr subtil in seiner Interpretation, weil Nietzsche an einer anderen Stelle einmal sagt, es schwebt ihm eigentlich sowas vor wie eine neue Form von Jesuitenorden. Also die Jesuiten waren ja klassisch die Freigeister der christlichen, wenn man will, katholischen Tradition. Aber dort sind, wenn man will, die kritischen Geister heute noch, wenn jemand sich als intellektuell und kritisch positionieren würde, würde er wahrscheinlich zu den Jesuiten gehen. Nietzsche schwebt sowas vor, weil natürlich das jesuitische Ideal einer Nachfolge der Christen in den Fußstapfen von Jesus Christus eine Figur ist, die eine sehr große Affinität zu seiner Konzeption des Übermenschen hatte. Also dieser Gedanke der Nachfolge, wir folgen einem Gott nach. Er, der selbst Gott war, Gott, wenn man will, können wir nicht sein, aber wir können zumindest, wie Friedel sagt, nach einer Annäherung an diese Göttlichkeit, nach der streben und in diesem Sinne Jesuiten werden. Und ich glaube, dass sein Instinkt hier goldrichtig war, dass es sich hier um eine Figur handelt, die dem Christentum zumindest nicht fremd ist. Der zweite Hinweis, den ich geben möchte, weil er ja aus dem jüdischen Kulturkreis auch kommt, dass natürlich zur selben Zeit Sigmund Freud im Unbehagen der Kulturen ähnliche Gedanken vorgelegt hat, indem er gerade gesagt hat, weil die Christen in Christus ein Bild von Gott hatten, sag ich mal, ist es auch möglich, diesem Bild als solchen kulturell nachzuahmen. Und damit hat dieses Bild eine ganz starke Mobilisierungskraft, wie Freud sagt. Das heißt, die Christen sind mobilisierbar, weil sie eben per se aus ihrem Glauben her eine Vorstellung, ein Bild haben, an das sie sich halten können, wenn sie zu Gott reden wollen. Während zum Beispiel für einen Asiaten oder auch für ein mohammedanisches oder arabisches Verständnis von Gottheit das viel schwieriger ist, weil hier das Bilderverbot gerade wesentlich mehr ausgesprochen ist. Also der Übermensch hat für mich ganz viel damit zu tun, dass hier auch eine bestimmte Bildmetaphorik ganz wichtig wird, die gerade gegen Kulturen denkt, die sowas wie Auflösung in die Leerheit oder in das Nichts oder in bildlose Figuren intendiert. Also Friedel hat erkannt, dass es bereits einen beginnenden Missbrauch mit diesem Begriff des Übermenschen gibt und hat sich dennoch ganz explizit zu diesem Gedanken bekannt. Ich vermute, es hat ihn mit tiefer Trauer erfüllt, was dann um ihn herum passiert ist. Ja, ich glaube, dass dieser Gedanke, und damit erschrecke ich jetzt vielleicht einige Zuhörer, auch nicht per se ein dummer Gedanke sein muss. Wir haben zum Beispiel im ganzen deutschen Idealismus die Idee, dass der letzte und höchste Trieb im Menschen das Streben nach Vollkommenheit ist. Also das ist mal als solches nicht eine Sache, wo man sagen kann, das ist typisch für den Nationalsozialismus. Es gibt tausende Kulturen, in denen versucht wurde, eine bestimmte Form von menschlich allzu menschlichem Dasein zu überwinden. Ob ich mich dem Tantrismus in Indien zuwende oder dem buddhistischen Tantrismus oder anderen Formen. Es gibt sehr viele Kulturen, die damit nicht schon unbedingt Schreckensreiche wie den Nationalsozialismus produzieren mussten, in denen der Gedanke da ist, dass der Mensch seltsamerweise dann erst zu sich kommt und bei sich ist, wenn er über sich hinaus will. Und ich glaube, das ist der Grundgedanke von Nietzsche bei seinem Über. Das heißt, Nietzsche würde sagen, das Leben, und das soll ja dieser Begriff Wille zur Macht, der dann politisch instrumentalisiert wurde, auch bedeuten. Wille zur Macht bedeutet vor allem, dass das Leben, ich sage es mal sehr naiv, das Leben ist dann glücklich, wenn es wachsen darf. Ja, also wenn es gefördert wird, um es political correcter zu sagen. In dem Moment, wo das Leben gefördert wird, wo ich einen Menschen fördere und er aufblühen kann, erwacht die Lebenskraft in einem Menschen. Und ich glaube, das ist der Begriff von Leben und Willen zur Macht, den Nietzsche hat. Das heißt, Wille zur Macht soll bedeuten, dass wir eigentlich eine Förderkultur und nicht eine permanente Negationskultur kreieren müssten. Wir müssen eine Kultur haben, die nicht immer, auch würde Nietzsche sagen, nicht den primären Gestus der Kritik haben, sondern in der Kritik selbst oder Polemik, wie Nietzsche sogar sagt, er ist ja ein Streitschriftschreiber, ein Polemiker, aber wo de facto dieses gesamte negative Dialektik, wie Adorno sagt, aufgehoben wird in einer, wie Spinoza und Deleuze sagen würden, Denken der Positivität, nicht im Sinne einer naiven Affirmation, sondern im Sinne dessen, dass wir dem Leben Raum geben, damit es sich entfalten und damit wachsen kann. Und genau das ist die Kultur des Willens zur Macht, die Nietzsche versucht zu denken. Das heißt, er sagt, wie müsste eine Kultur ausstauen, die nicht primär von der Negation her denkt, die nicht, wie Hegel sagen würde, dialektisch ist. Oder auch nicht im Sinne von Adorno, also im Sinne einer negativen Dialektik. Sondern was hier gefragt ist, ist, dass das Leben in sich eine Vorgegebenheit ist, die aber nie in einem positivistischen Sinne eine vorgegebene Tatsache ist, und zwar gerade, weil sie in sich den Drive und die Dynamik hat, über sich hinaus zu wollen. Und diesem Drang im Leben selbst nachzugeben, das wäre für ihn eine Kultur des Willens zur Macht. Und Deleuze hat ja das sehr schön in seinem Nietzsche-Buch Nietzsche und die Philosophie gezeigt, dass das eine Vorstellung von Willen zur Macht ist, die primär mal überhaupt nicht im politischen und schon gar nicht im Sinne der mächtigen Politik zu denken ist. Der Wille zur Macht ist gerade auch ein Prinzip, das getötet wird durch jene, die derzeit an der Macht sind. Das ist die Überlegung zum Beispiel, wie Deleuze diese Überlegung in seinem immer noch sehr lesenswerten kleinen Büchlein Nietzsche und die Philosophie datet. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Arno Böhler. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 12.12.2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.